Geist, wie bricht, wie fällt. Seht, seht, wie reißt, wie bricht, wie fällt. Was Gottes starker Arm nicht hält, was Gottes starker Arm nicht hält. Seht, seht, wie reißt, wie bricht, wie fällt, was Gottes starker Arm nicht hält. Macht umfangen, sieht aber fest und unbeweglich prangen, was unser Held mit seiner Macht umfangen. Wüten, rasen, krachen. Lass Satan wüten, rasen, krachen. Lass Satan wüten, rasen, krachen. Der starke Gott wird uns unüberwindlich machen. Der starke Gott wird uns unüberwindlich machen.